Bingham wandte sich nach der Niederlage im Stadtrat mit seiner Sache an die Öffentlichkeit, sprach bei Banketten und Vorträgen vor den wohlhabendsten Bürgern der Stadt. Am 12. Januar 1909 hielt er eine Rede vor der Washington Square Association, zu der die ältesten, reichsten Familien der Metropole gehörten. Die Delanos, die Skirmerhorns, die Rhinelanders und die Van Rensselaers. Dort brachte er neue Behauptungen vor. Die Black Hand dieser Stadt, berichtete er den versammelten Granden, hat versucht, sich mit den Patterson'er Anarchisten zu verbünden. Die einen sollten die Bomben basteln, die anderen sie legen. Den Reibach wollten sie sich teilen. Das war fast sicher Unsinn. In Manhattan war nie eine solche Verschwörung aufgedeckt worden. Aber wenn der Stadtrat seine Geheimpolizei schon nicht unterstützte, dachte Bingham, könnte er vielleicht die Reichen dazu bringen, sie zu finanzieren. Und in den Augen dieses vermögenden Haufens war ein Bündnis zwischen Anarchisten und der Black Hand eine Bombe mit brennender Zündschnur. Während Bingham die Mogule hofierte, brodelte die Gerüchteküche. Sobald der Commissioner mit der Black Hand fertig sei, wusste das Journal, wollte er sich das Glücksspiel in Manhattan vorknöpfen und sogar die Korruption im NYPD angehen. Die Sullivans dürften bei dieser Meldung käsebleich geworden sein. Ihre anfängliche Sorge wegen Bingham wurde Wirklichkeit. Ende Januar 1909 gewann Bingham nach erbittertem Kampf seinen Privatkrieg. Einige vermögende Herren aus New York erklärten sich bereit, die Aufstellung seiner Privatpolizei zu finanzieren. Die Namen seiner Unterstützer wollte Bingham nicht preisgeben. Angeblich erhielt er von ihnen jedoch $30.000. Später versuchten die New Yorker Zeitungen, die Quellen aufzudecken. Die Tribune hatte gehört, das Geld käme von einem einzelnen Mann, nicht Italiener und Oberhaupt eines der größten Gewerbe des Landes, dessen großer Reichtum ihn zum Ziel diverser Drohbriefe gemacht hatte. Zwei Namen kursierten: Andrew Carnegie und John D. Rockefeller, die beide in Branchen involviert waren, Stahl, Kohl, Eisenbahn, auf die der Bund es abgesehen hatte. Andere Quellen glaubten jedoch, die italienischen Geschäftsleute New Yorks und ihre Bankiers hätten Bingham die Mittel zur Verfügung gestellt.